da gehst du. Ich fang es an zu zählen, wenn es weh tut. Fehler prägen mich, mach mehr als genug. Bin zu müde für Pausen, komm nicht dazu. Und wenn ich glaube, meine Beine sind zu schwer, dann geh ich nochmal 1000 Schritte mehr. Auch wenn wir schon weit gekommen sind, wir gehen immer weiter hoch hinaus. Egal wie hoch die Hürden noch sind. Erwarten, auch wenn ich dann wieder keinen Schlaf krieg. Meine Ausreden sind hartnäckig, aber aufgeben darf ich nicht. Manchmal ist ein Abgrund in mir Angst aus, doch ich geh nicht zurück, ich nehm nur Anlauf. Auch wenn wir schon weit gekommen sind, wir gehen immer weiter hoch hinaus. Egal wie hoch die Hürden noch sind. Gekommen sind, wir gehen immer weiter hoch hinaus, egal wie hoch die Hürden noch sind.